Pferde des Nordens von Roubaix, Tour de France, Tour de France. Die Côte d'Azur und Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France. Die Alpen und die Pyrénées, Tour de France, Tour de France. Etappenziel Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Frequenz im Härtetest, Tour de France, Tour de France. Der Körper ist jetzt sattelfest, Tour de France, Tour de France. Und dort tritt ein großes Blatt, Tour de France, Tour de France. Die Form ist da, jetzt geht es ab, Tour de France, Tour de France. Wow. Hölle des Nordens von Roubaix, Tour de France, Tour de France. Die Côte d'Azur und Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France. Die Alpen und die Pyrénées, Tour de France, Tour de France. Etappenziel Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France.